Urlaub, vielleicht in Rom. Vielleicht du ganz alleine diese Nacht verbringst. In einem Hotel in Wien. Auf einem Fest vielleicht in Cannes. In einem Club vielleicht in Rom. Vielleicht du ganz alleine diese Nacht verbringst. In einem Hotel in Wien. So treff ich dich in Cannes und vielleicht auch schon in Rom. Vielleicht bin ich der Mann, der dich anruft, wenn du einsam bist. In einem Hotel in Wien. Und so treff ich dich in Cannes.